Hallo Jan. Hallo Mann. Geht's gut? Langsam ein bisschen mehr jetzt, gell? Ja, aber nicht einmal, weil heute mega anstrengend war, sondern weil gestern anstrengend war. Ja, viele Filme haben wir gesehen. Terry Gilliam, Zero. Ich kann's immer noch nicht. The Theorem, ja. Christoph Waltz in der Hauptrolle, Zukunftsvision. Christoph Waltz schafft irgendwie, drückt auf einem Gamepad rum und muss sucht nach dem Sinn vom Leben. Ja, und dann er will unbedingt von daheim aus arbeiten. Und daheim, das ist eine umgemöbelte Kirche. Und ja, und er lernt noch die Callgirl kennen und die Nachbarn kommen da heim. Haben wir gerade gehört. Ja. Viel mehr Story gibt es da eigentlich nicht zu erzählen. Ja, es ist storymäßig schon nicht so viel, aber dafür hat man halt das Visuelle, das Optische, das ist halt wieder super. Und mir hat das mega gefallen. Auch da die Neonlichter und alles. Ja, aber es ist nur eine Strasse und die Kirche irgendwie. Man sieht die Welt nie richtig. Man muss aber auch sehen, dass es sich eigentlich um ein Indie-Projekt handelt und der Terry Gilliam auch gesagt hat, dass es eigentlich eines von den... also er hat schon lange nicht mehr so einen günstigen Film gemacht. Also. Aber was cool ist, ist die Werbung, wo die Leute nachläuft. Und so, ja. Das habe ich cool, ja, oder auch Pizza-Werbung, also der Pizza selber. Das ist, also, er hat schon eine gute Idee. Also, mir hat der Film sehr gefallen. Die Story ist eben vielleicht ein bisschen dünner oder so, aber auch dort ist es nicht uninteressant. Zum Beispiel gerade die Geschichte Umzuche von dem, also, oder um das Telefon, das er einmal mal bekommen hat und wieder darauf wartet. Also ich finde das eigentlich sehr interessant. Und was natürlich bei Gilliam-Filmen halt meistens toll sind, sind Figuren. Zu mir hat halt die Hauptfigur nicht gefallen. Der Christoph Waltz, der immer in der Mehrzahl von sich redet. Und er ist halt so ein bisschen ein bliniger Typ. Ja, aber und auch das mit dieser jungen Dame da. Mit der Melanie Thierry. Genau, das hat mir auch nicht gefallen. Also mir hat eigentlich nur das Visuelle ein bisschen gefallen. Und sonst bin ich eigentlich sehr enttäuscht gewesen, weil es geht irgendwie auch nie hin und es ist einfach, er will keine Erklärungen abgeben, er will rein esoterisch bleiben irgendwie. Mhm, das ist er, ja. Und das ist recht, das recht mühsam zum Schauen. Mir hat das gelangt. Mit diesen blöden Würfeln und ganz die dumme Druck und das ist repetitiv. Etwa viermal macht er die gleiche Webpage auf. Ich meine jetzt mit dem Callgirl. Ja, ja, aber das geht darum, dass er einfach auf sie steht. Ja. Ja. Nein, also wie viele Sterne gibst du? Drei. Drei, okay. Also ich bin... Drei fürs Visuelle, weil sonst einfach, ja, sonst hat mir eigentlich nichts besonders gefallen. Also ich habe jetzt aufgerundet auf 5. Uhu. Und ja, im Review gibt es da halt 4,5, aber 5 kann ich voll ganz dahinter stehen. Nein, und sein bester Freund, da, sein Supervisor, ist auch irgendwie, kommt nicht wirklich vor und es ist alles so ein bisschen bäh. Ja, zweiter Film. Lock. Lock? Tom Hardy sitzt im Auto. Punkt. Das ist die Ausgangslage und die Story und der ganze Film. Er arbeitet auf dem Bau als Supervisor und es muss eine riesige Grube muss geleert werden, vollgefüllt werden mit Teer. Und er fährt dann zu oben ab und sagt dann aber, dass er am nächsten Tag nicht kommen kann, weil er etwas Wichtiges zu erledigen hat. Und ich bin jetzt einfach völlig ohne mehr Wissen da reingegangen. Darum weiß ich nicht, wie viel man erzählen darf. Aber ist ein Ein-Location-Film. Die Location ist das Auto. Also er fährt natürlich schon rum. Und er telefoniert einfach mit dem Geschäft, mit seiner Familie und dann noch mit einer dritten Person. Also ist das nicht geheim? Ich würde auch nicht mehr verraten. Also, nicht, weil man dann irgendwie etwas Wichtiges würde spoilern oder so, sondern... Nein, aber es ist... Ja, es ist eine Überraschung, was der Film eigentlich zeigt. Ja. Ja, ich bin ganz ehrlich, mehr darum gehauen. Ja. Von der Message her, die er am Schluss bietet, oder auch eigentlich die ganze Zeit durch, von der Art, wie er gefilmt ist, einfach auch mit dem Dialog, also ich bin völlig hin und weg gewesen und ich bin nach dem Film auch noch wirklich 5 bis 10 Minuten dort gehockt und bin ein bisschen berührt gewesen, muss ich sagen. Ja, und dann hast du bei mir so die Erwartungen aufgeschraubt, weil ich erst am nächsten Tag gegangen bin und dann habe ich das natürlich nicht so toll können finden. Vielleicht, ja. Vielleicht. Aber ich habe es toll gefunden. Es hat ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben. Seine Figur hat so eine spezielle, wie beim Bane auch schon, so eine spezielle Art schwätzen und ist mit der Zeit ja, genau, so eine Melodie, weil mit der Zeit ein bisschen auf den Geist gegangen ist fast. Und auch, dass er so völlig ruhig ist und allem, das hat einem auch, also das ist ja gut gewesen. Das hat, aber das ist ja genau das. Also es hat einem mega aggressiv gemacht. Es hat die aus der Ruhe aus. Genau. Ich komme jetzt Alte, was machst du eigentlich? Und aber das ist schon Absicht, nein, das ist super gesehen, das ist jetzt nicht das negativ. Aber sonst, es hat noch so Selbstgesprächsszenen, die mir nicht so gefallen haben. Plus, filmisch habe ich jetzt das überhaupt nicht interessant gefunden. Ich meine, du bist natürlich eingeschränkt mit dem Auto und so. Aber irgendwie da immer wieder überblenden und es ist recht langweilig zum Schauen gewesen. Der RM, unser dritter Outnow-Mensch da, also das vierte sind wir eigentlich, der hat gesagt, das ist eigentlich ein Hörspiel. Und da hat er auch wirklich recht. Also als Hörspiel wäre es vielleicht fast besser, weil visuell bringt er einfach nichts. Jetzt für mich. Ja, aber ich gebe dir schon recht, dass er... Also für mich hat er jetzt eigentlich noch viel gebracht, weil ich habe die Perspektive hat mir so eine Art wie eine Atmosphäre, Stimmung gegeben. Es ist so ein bisschen auch hypnotisierend, immer das Gleiche, auch die ganze Zeit die Telefone, es hört nie auf, es kommt immer wieder eins. Ja, er fährt nicht öfter mal zum Beispiel 5 Minuten, genau, und es passiert ja nichts. Und das hat so fast ein bisschen etwas Hypnotisierendes. Und du bist irgendwie wie auf Nadeln. Wer läutet jetzt schon wieder an? Wer kommt jetzt dran? Was ist jetzt wieder? Also da kann man überhaupt nicht sagen, dass... Als Hörspiel, klar, würde es auch funktionieren. Aber ich denke, gerade visuell ist es auch wichtig. Und der Ausdruck von Tom Hardy finde ich grossartig. Ist sicher ein super Film. Ich gebe aufgrund der 5er. Ja. Weil, ja, es ist einfach, man wird einfach immer wissen, wie es weitergeht und zu keiner Zeit eben, ist es einem eigentlich langweilig, außer halt eben, es wiederholt sich halt viel ein bisschen, aber man will halt immer wissen, eben, wie du gesagt hast, wer läutet jetzt an, wie geht es jetzt weiter und dann der Schluss ist einfach, ja, herzzerbrechend. Nein, ich gebe ganz klar 6 Sterne. Es ist, ich weiß nicht, glaube, wenn ich ehrlich muss sein, der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Wegen der Geschichte, wegen dem Schluss, wo dann halt einfach, die können so viele Szenarien auf den Zuschauer zukommen und er wählt mit Abstand das Beste aus, wo man sich aber eigentlich immer wieder denkt, so kann es eigentlich gar nicht enden. Also, grossartiger Film, einfach der Hammer, wenn man sogar noch im Anbetracht, dass der Film ja wahrscheinlich gar nichts gekostet hat, außer der Tom Hardy und vielleicht sonst noch etwas, ja, das muss man zuerst mal nachher machen. Ja, dann hoffen wir, die das hören, die können auch mal sehen. Ja. Ich hoffe schon, dass der noch irgendwann in Kinos kommt. Ja, die Chance ist aber relativ klein, denke ich. Relativ klein, ja. Aber ist ein cooler Film. Gott untertut und untertut, hä? Das ist die Überleitung. Under the Skin. Genau. Das ist eine schottische Produktion. Jonathan Glazer. Genau, Birth hat er, glaube ich, als letztes gemacht. Und jetzt Under the Skin. Ja, ich überlasse jetzt mal dir Synopsis. Synopsis, ja, eigentlich... Also Scarlett läuft rum. Scarlett Johansson. Wir dürfen vielleicht sogar sagen, dass wir sieht sie nackt, was für wahrscheinlich die männlichen Zuhörer jetzt schon mal einen Luftsprung machen lassen, finde ich super. Sonst ist es, was ist es, Arthouse? Sci-Fi und über die Story kann man gar nicht viel verraten. Das ist eigentlich, Scarlett Johansson ist, nicht, ist kein Mensch. Was sie genau ist, wissen wir auch nicht. Sie ist auf der Suche nach Männern. Sie fährt ein bisschen im Zeug umeinander, schaut die Leute an. Sie ist irgendwie sehr interessiert an Spezies. Ja, sie fragt Spezies. Alle, die irgendwo stehen, was sie jetzt machen, ob sie allein gehen oder arbeiten. Und sie sucht Männer, die allein sind. Also sie fragt immer. Sie will nicht irgendjemanden, der eine Familie hat. Oh, gerade wenn jemand irgendwie zu dieser Person hinläuft, geht sie gerade davon. Also sie ist auch selber irgendwie total verunsichert. Aber wenn sie dann halt mal einen Mann mitnimmt, dann endet das für den Mann nicht so gut. Also, ja, er wird getötet, oder? So eine Art wie gescannt und nachher tschüss. Also, man sieht ihn dann einfach nicht mehr. Ja. Aber das Ganze ist ja nicht irgendwie realistisch jetzt abgebildet, was genau passiert, sondern so traummässig und trippartig auf eine Art und Weise. Und dann haben wir eben, wie gesagt, es könnte ja auch ein zu einem Film gemachtes Fotoalbum sein. Also, es hat Bilder, Szenen von einem Strand, wo das Meer immer aggressiver wird und dann eigentlich sozusagen auch eine ganze Familie auslöscht. Ja. Oder dann... In den schottischen Highlands. Ja. Oben. Wunderschön. Und dann auch so skurrile Sachen, so Kurzaufnahmen von einem Auge am Anfang zum Beispiel. Oder einen deformierten Mann. Ja, also... Und super Soundtrack. Wo man eigentlich nicht von einem Soundtrack kann reden. Also das ist eigentlich ein Gebrumm. Ja, genau. Es ist so, ich glaube, man sagt dem so eine Art Drone-Doom ist das. Also wirklich, es prätscht einfach rein. Also, und du hockst dort. Weißt zwar nicht genau, ja. Was ist aber, wenn der Soundtrack loslässt? Also, du bist bereit. Ich habe das hat mich am meisten mit reingezogen. Und dann noch die Bilder natürlich, wo gerade von Anfang an, du siehst am Anfang nur schwarzen Bildschirm, der weiße Punkt, der immer etwas grösser wird und grösser wird. Und es geht aber unglaublich lang, bis der wirklich grösser wird. Da bin ich schon drin gewesen. Ja. Und mir hat es auch ein bisschen an so eine Mischung aus 70er-Jahren Invasionsfilm. Und mir hat es auch noch ein bisschen an einen Vampirfilm erinnert, ihre Figur. Species und. Let the right one in. Ja. Yeah. Also, es ist schon ein bisschen so. Und, aber es ist jetzt ganz klar, es sind Bauernrufe gekommen. Also, es ist kein Film, wo man einfach irgendwie am. Ja, einfach schaut. Ja, da geht man nicht mit vier Kollegen ins Kino schauen. Also, höchstens wegen der Scarlett Johansson. Aber, ja. Aber eben, du hast vorher beim Lock gesagt, hypnotisch, und das würde ich jetzt eher auf Under the Skin. Ja, hypnotisch ist immer relativ, oder? Also das Hypnotische am Lock ist ja vor allem die Szenerie, dort wo wir sind. Aber bei Under the Skin ist es halt so ein bisschen die Atmosphäre, es ist dreipartig, oder? Ja. Dann haben wir heute oben noch einen Vogel gehört. Ja, wie heisst der Film? Möchtest du aussprechen? Nein, ich kann es nicht aussprechen. Brr. Ein Burr oder ein Bauer. Oder, ja. Auf jeden Fall ist es ein kasachisches Projekt. Ja. Um einen kleinen Bub, der in so einem Dörfli auf dem Land wohnt. Und allein ist. In der Schule, wenn der Lehrer fragt, wo der Papi ist, sagt er, der ist auf Geschäftsreise. Die Mutter ist gestorben und der Bruder ist in der Stadt am Studieren. Und dann kommt eben der Bruder mal zurück. Und wir sehen einfach so ein bisschen das Leben eigentlich in diesem Dorf und von diesem Buben. Es ist eigentlich jetzt auch nicht eine Story, sondern so einfach ein Einblick in das Leben. Also es hat schon einen Bogen dann schlussendlich, aber... Ja, es hat eine kleine Story drin. Und wir verfolgt in dieser Geschichte einfach liebend gern den kleinen Bub, weil er ist einfach mega herzig und ich habe einen kleinen so, Erwachsenen, ja, ist eigentlich. Ganz, ganz klar. Also, es ist verrückt, dass der schon alles macht in seinem Alter. Und ja, da siehst du mal, was in gewissen Ländern nötig ist, dass halt zu Geld kommen, dass halt irgendwie überhaupt zum Essen kommen im Endeffekt. Und ich habe die Geschichte mit dem grossen Bruder noch cool gefunden. Weil zuerst, als er kommt, wieder, umarmen sie sich ganz herzlich und so. Und es ist eigentlich alles gut und sie haben Freude. Und dann, aber schlussendlich... ist die Stimmung schon nicht so gut zwischen. Also der Kleine liebt den Grossen über alles. Ja. Er schaut zu einem auf und es ist sein grosses Idol. Aber der Grosse hat zu viele Probleme mit der Welt und mit sich. Und schaut dann schon auf, aber hat eben halt wirklich auch andere Probleme. Ich gebe dem Film 4 Sterne. Er hat mir wirklich gefallen, auch nach einer Widmung am Schluss noch, wo der Regisseur eigentlich an seinem kleinen Bruder gewidmet hat. Ganz herzig. Und ich denke, jeder, der selber einen kleinen Bruder hat oder so, kann aus dem auch noch etwas rausziehen. Was ich noch muss sagen, wir haben vergessen, bewerten Under the Skin. Dort bin ich auch bei 4 Sternen, einfach noch so anfügend. Dort bin ich auch bei 4, ja. Und bei dem jetzt bin ich auch bei 4. Also 4 mal 4, oder? 4 mal 4? Ja. 2 mal 4. Genau. Also du 2 mal, ich 2 mal, also 4 mal 4. Ja, ist gut. Also wir haben 16 Sterne an die 2. Genau. Und... ja, der kasachische, du hast aber mal gesagt, ja, so ein Dreierfilm. Was hat denn schlussendlich noch den Stern aufgelüpft in der letzten halben Stunde? Ohne jetzt viel zu verraten. Einfach die Herzlichkeit vom kleinen Bub. Der Bub ist... es passiert ja nicht verrückt viel in diesem Film. Also, er läuft klein und her mit dem Schöfli und weiss ich was. In der Schule gibt es noch mal ganz tolle Szenen. Ja, genau. Aber sonst passiert nicht ein Haufen. Und ein paar Mal denkst du schon so, ja, es ist auch schon ein bisschen später, komm, machen wir mal ein bisschen vorwärts, mach ein bisschen Pfopf rein. Das hat er nämlich nicht. Und der Vogel hat es. Genau, also der Vogel ist auch der Grund gewesen, dass ich dachte, jetzt muss ich einen Stern Abzug geben. Nein, es war wirklich eigentlich an der Figur des Bubs. Ja. Das hat am Schluss den Unterschied gemacht. Dass es halt doch besser ist als Durchschnitt. Gut. Hast du sonst noch etwas Wichtiges gesehen? Wichtig, jein. Also ich habe noch Möbius gesehen. Der neue Film von Kim Ki-duk, der ja letztes Jahr in Venedig mit Pieta den Goldenen Löwe geholt hat. Zu Möbius muss man eigentlich nicht viel sagen. Ein haarsträubendes, schreckliches Werk, das mit ein bisschen anders interpretiert, vielleicht hätte ich lustig werden können. Also gerade wenn es irgendwie, mal zum Sagen, es geht um eine Familie, die auseinandergerissen wird, weil der Vater die Frau betrügt. Die Frau ist dementsprechend schlecht gelaunt und irgendwann entschließt sie sich, am Mann den Penis abzuschneiden. Der Mann kommt aber kurz davor ein Verwachter und schüpft sie aus dem Zimmer. Und weil sie so durch den Wind ist, geht sie zum Sohn ins Zimmer und schneidet einfach ihm den Penis ab. Das ist ja für gute Laune gesorgt. Nein, was dort das Problem ist, das kann man ganz ehrlich sagen, ist, dass der Film eigentlich eine tragische Grundlage hat, dass es ein Familiendrama ist, immer wieder der Sohn in den Vordergrund rückt, der ja wirklich einfach ein trauriges Schicksal hat. Aber der Kim Ki-duk macht sich einfach durchgehend lustig über das. Man hat fliegende Penis, man hat wirklich ganz blöde Szenen und vor allem ganz grusige und brutale Szenen. Also mir hat das Werk sehr aufgeregt. Ich habe das jetzt nicht zum Schauen, für mich persönlich nicht allzu schlimm gefunden, aber mir hat es einfach mega genervt, dass es so fast ein bisschen frech gefunden, so etwas zu machen, wenn man so einen tragischen Hintergrund hat. Aber ja, mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen, außer dass ich ihm 1,5 Sterne gebe. Also ich glaube, ich runde dann auf einen ab. Was habe ich noch gesehen? Rigor Mortis. Ein Horrorfilm. Frigo. Leichenstarre. Genau. Da muss man nicht viel darüber diskutieren. Das ist ein eigentlich sehr guter, schön gemachter, optischer Horrorfilm. Geschichte ist gar nichts. Geschichte ist Vampir, oder? Vampir, Geist, schwarze Magie. Also dort hat er alles ein bisschen reingenommen. Das Problem ist, dass er gerne ein Vampirfilm wäre. Aber der Produzent ist eigentlich niemand anders als der Shimizu und der hat halt Geister als, so ziemlich gern und ist auch für den Grudge bekannt und so weiter. Und die ganze Optik, die so ein bisschen aussieht wie eine Horrorversion von 300, tut die Spannung grundsätzlich auch nicht gut. Es ist zwar schön zum Schauen, aber eigentlich ist es, wow, es sieht mega cool aus, aber ja, es ist ein Horrorfilm und ein Horrorfilm muss creepy sein und das ist er absolut nicht. Okay. Ja, also ich gebe ihm 3 Sterne. Ich habe noch gesehen Space Pirate Captain Harlock 3D, Mann. Mit dem Vorfilm Sole Mini. Das ist Mickey, oder? Oder eben Mini? Ja, ja. Beides. 3 Minuten, ja. Mickey als Gondoliere. Ah, okay. Ja. Der uralt? Nein, ein neuer. Ganz grusig gemacht. TV-Animation, furchtbar. Und dann der Space Captain, das ist irgendwie... Ich kenne mich überhaupt nicht aus bei dem Zeug. Das ist irgendein... Anime-Serie oder Manga-Serie oder... Und das ist jetzt einfach der Film. Und der ist so im Stil von Final Fantasy vom Film, falls man sich da... Falls sich da noch irgendjemand mag daran erinnern. Das heißt so 3D-Animation realistisch und ja, und die Story ist einfach wieder mal, ja, die Erde im Weltall, die Erde ist zu voll gewesen mit Leuten, man musste weggehen. Und jetzt wollen wir aber wieder zurück und wollen aber alle zurück und es haben nicht alle Platz und darum gibt es Krieg und so weiter. Genau. Und wieso heisst der Film Captain Harlock? Ja, weil der, es geht um eine Crew von einem Schiff, so Serenity-mässig. Und der Captain ist der Captain Harlock, der ist 100 Jahre alt, unsterblich. Die schwarze Materie hat dann irgendwie... weiß auch nicht was. Und ja, und er hat auch einen Säbel. Und das Raumschiff hat vorne einen Totenkopf. Und es ist schon noch ein bisschen mit wirklichen Piraten. So. Und, aber das Lustige ist, dass der Space Captain eigentlich gar nicht vorkommt richtig im Film, bis auf die letzte halbe Stunde. Da dabei gibt es noch lustige Action zwischendurch, Raumschiff-Action, aber dort hat mich gestört. Also, es gibt so ein bisschen Lasergefechte, aber die Laser sind alles so lange bzzz, und nicht so tschu. Und das ist ja wie Star Wars dem Fall. Nein, eben nicht. Eben nicht. Weil ich habe mich eigentlich darauf gefreut, aber es ist wieder ein 3-Sterner. Es ist sicher visuell toll zum Schauen, aber ansonsten nein. Ja. Gut, das wäre es in dem Fall gewesen. Ja, und nachher wäre es für mich eigentlich schon wieder gewesen. Ja, in dem Fall, gute Nacht. Gute Nacht. So, das war leider auch schon gesehen, der letzte Podcast aus Venedig. Entschuldigung für die Verspätung. Aber bei so einem Filmfestival gibt es neben Podcast aufnehmen, zusammenschneiden etc. Natürlich noch ganz viel zu tun, Reviews schreiben und vor allem Film schauen. Aber alles in allem hoffe ich, es war unterhaltsam gewesen. Gewonnen hat der Goldige Löwe dann den Dokumentationsfilm Sacro Gras. Also GRA groß geschrieben und da geht es um die Ringautobahn um Rom herum. Leider hat der Jan noch ich den Film gesehen und kann darum kaum beurteilen, ob das gerechtfertigt ist. Aber das Fazit vom ganzen Festival, es war toll gewesen, es hat gute Filme gehabt, tolle Atmosphäre. Und ja, auch noch wird auch nächstes Jahr sicher wieder dabei sein. Wem das Audiotagebuch gefallen hat und wer sagt, ich will mehr hören von outnow.ch, der kann aufatmen. Es wird in Zukunft den Outcast geben. Das ist ein wöchentlicher Podcast, den ich zusammen mit dem CRS machen werde, wo wir über die neuesten grossen Blockbuster, die im Kino starten, werden zusammen diskutieren, Blu-ray, DVD-Tipps und News besprechen. Und wir haben das schon 50 Folgen lang geübt. Und hier ein paar Ausschnitte, was euch so etwas erwartet. Jetzt bei dieser Zombie-Apokalypse geht es jetzt einfach darum, das kommt plötzlich, die Leute wissen nicht, wie umgehen, die Leute müssen einfach handeln und es ist ein Chaos, es ist ein Durcheinander und da darf er es meiner Meinung nach brauchen. Er darf es brauchen, wenn er es richtig braucht. Er braucht es richtig? Nein, null Ahnung von Geografie. Die haben ja auch keinen Plan, wo sie hingehen. Und sie machen ja einfach und dann irgendwie können... Ja, aber denen interessiert es mich auch nicht. Dann kommen jetzt plötzlich irgendwie Sinn, so, oh Scheiße, wir müssen noch einen Supermarkt und so. Wo ich einen Supermarkt-Szene finde ich übrigens super. Also die kommen eben in den Supermarkt hin und so. Findest du und so die Supermarkt-Szene. Ja, die Supermarkt-Szene, super. Ist super. Weil die müssen eben ein Medikament für seine Töchter holen. Ist ja auch ein typisches Klischee, dass dann irgendein Kind irgendwas so irgendetwas jo, hat. Asthma, jo, nein. Asthma gibt es auf dieser Welt. Ja. Es ist jetzt einfach ja, alle, so, oder? Alle Filmkinder haben Asthma ja, oder sind stumm oder weiß auch nicht was. So, wenn ist es so weit bei dir? Ja, du wirst noch nicht Götti, ja. Absehbare Zeit. Nein, du musst noch ein bisschen warten. Ach, schade. Ich meine, ich hatte da so einen Film. Mhm. Der heisst Babies oder im Original Bibi. Ist nämlich eine französische Dokumentation. Und in dem Film geht es um Babys. Nein. Doch? Böse Babys. Nein, das ist ein Dokumentationsfilm. Über böse Babys? Nein, über Babys. Die liebe, ja, also... Neutrale Babys. Genau. Bildest du sensige Argument? Hä? Ja, das reicht, oder? Wenn der Schnauz. Ein Hoch auf unseren Schnauz. Für G.I. Jane finden sogar keine Argumente. Gut, was ihr hier gehört habt, das könnt ihr auch alles nachhören unter www.outcast.blogspot.com, also outcast.ch am Stück geschrieben. blogspot.com und dort findet ihr 50 Episoden, aber ab nächster Woche gibt es das Ganze dann offiziell auf dem YouTube-Kanal von outnow.ch. Bis dann.